skizzieren wir einen weiteren warnenden Fall. Was, wenn nicht nur zwei Menschen, sondern tausende Menschen gemeinsam auf dem kleinen Teller einschlafen? Zum Beispiel der Vorstand, die Ingenieure und viele Mitarbeiter eines großen deutschen Automobilkonzerns. Wir wissen seit Jahrzehnten, wie man Autos baut. Wir wissen, mit was Autos angetrieben werden. Wir wissen, wie die Menschen unsere Autos nutzen und was sie brauchen. Wir sind damit sehr erfolgreich. Warum sollten wir also etwas ändern? Also macht man einfach so weiter. Und viele, viele Gehirne sparen dabei Energie. Bis einige wenige uranische Geister wagen, über den Tellerrand hinauszudenken und die riesige, scheinbar heile und doch so begrenzte Welt der Automobilindustrie zutiefst zu erschüttern. Zum Beispiel, indem sie fast im Alleingang sexy Elektroautos bauen wie Tesla oder die Art, wie Menschen Autos teilen, revolutionieren. Zum Beispiel wie Uber, wie Carsharing. Wer die Fahrzeugindustrie aufmerksam verfolgt, weiß, dass schwerfällige Riesen wie Volkswagen oder Mercedes heutzutage alle Not haben, auf diese komplett neuen Spielfelder ausreichend schnell zu reagieren. Das Modewort für solche Bewegungen lautet Disruptive. Eine disruptive Technologie, Englisch von Disrupt, unterbrechen, steht für eine Innovation, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung möglicherweise vollständig verdrängt. Statt disruptive könnten wir auch sagen uranisch. Vieles von dem, was aus dem Silicon Valley zu uns herüberschwappt, atmet diesen Geist. Es ist weiter, kühner, verrückter gedacht. Du kannst es mögen oder hassen. Du kannst ihm mit der trägen Arroganz der Altkonsolidierten begegnen. Wir wissen besser, was gut ist. Doch damit verschließt du deine Augen vor der Tatsache, dass all diese disruptiven Ansätze unser komplettes Leben verändern werden. Zum Beispiel die Art, wie wir auf vielen Ebenen miteinander vernetzt sein werden. Die Art, wie wir unsere Talente und Besitztümer miteinander teilen werden. Oder die Art, wie Mensch und Technik immer näher miteinander kooperieren werden. Bis heute leiden viele erfolgreiche Unternehmen, zum Beispiel Ehen, Konzerne, Staaten, irgendwann an einem altbekannten Paradox. Ihr Erfolg, auf den sie so lange zugearbeitet haben, wird zur Falle. Er macht sie träge und es fällt extrem schwer, etwas in Frage zu stellen, was gut funktioniert. Deshalb leisten sich mittlerweile manche Firmen disruptive Sonderabteilungen. Das sind kleine Enklaven von Querdenkern und Freigeistern, die bereits auf dem Zenit des Erfolgs das Unmögliche denken und neue Ansätze entwickeln, die die alte Routine zerstören werden. Vielleicht fragst du dich, was hat das mit dir zu tun? Wenn du nicht beschlossen hast, deine Zeit auf Erden in dem einmal erreichten Status quo abzusitzen, dann macht es Sinn, dir selbst eine innere, disruptive Abteilung zu gönnen. Warte nicht auf die nächste externe Krise, die dich über den Tellerrand deiner Komfortzone hinwegfegt. Denn dann wirst du dich sehr wahrscheinlich als Opfer des Schicksals fühlen und eher ängstlich reagieren, anstatt dem großen Abenteuer freudvoll mit geöffneten Armen entgegenzulaufen. Da draußen ist noch so, so viel mehr zu entdecken. Für alles, was du heute noch als Widerspruch empfindest, gibt es irgendwo da draußen eine Lösung. Doch um die zu finden, darf sich dein Geist dehnen. Wie könnte deine disruptive Sprengeinheit aussehen? Es könnte simpel damit beginnen, dass du dich hin und wieder offen mit jemandem unterhältst, der die Welt krass anders sieht als du. Die Energiesparfunktion unseres Gehirns sucht nämlich bevorzugt nach gleichgesinnten Gesprächspartnern. Das hält uns im Zustand der Kohärenz. Unsere kleine Welt bleibt so in sich stimmig. Leider wird sie so nicht größer, sondern im Lauf der Zeit immer enger. Einem Menschen mit einer anderen geschlechtlichen Orientierung oder Weltanschauung oder anderen Werten einmal offen zuzuhören, beamt dich bereits, zumindest geistig, über deinen Tellerrand hinaus. Durchbrich bewusst und immer wieder deine Routine. Lies neue Bücher. Betritt Orte, auf die du normalerweise keinen Fuß setzen würdest. Geh andere Wege zur Arbeit. Stell dir Fragen, die deinen Geist für das Unerwartete öffnen. Was wolltest du schon immer einmal ausprobieren? Und was würdest du sofort tun, wenn du keine Angst vor Fehlern hättest? Welche Menschen kennst du, die dich mit ihren unbequemen Fragen manchmal regelrecht erschüttern? Wie wäre es, wenn du ihnen nicht aus dem Weg gehst, sondern sie einmal im Monat sogar bewusst auf einen Tee einlädst? Natürlich kann man es mit den Kräften der Befreiung auch übertreiben, wie mit jedem Prinzip. Im unerlösten Zustand finden wir hier die notorischen Rebellen, die zwanghaft gegen alles Bestehende angehen, aber leider noch nichts gefunden haben, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Oder die Himmelstürmer, die sich die Flügel an der Sonne verbrennen, weil sie keinen stabilen Platz zum Landen haben. Mich zwangen die uranischen Kräfte einmal sehr radikal zu mehr Bodenständigkeit. Wir hatten ein Seminar mit dem Titel Quantensprung ausgeschrieben. Uranus liebt Quantensprünge. Der Höhepunkt sollte ein Fallschirmsprung sein. An diesem Tag waren für Mittag starke Winde vorhergesagt. Aus diesem Grund war es mir extrem wichtig, als Letzter zu springen. Ich wollte, dass alle Teilnehmer in Ruhe ihre Erfahrung machen können. Ich selbst genoss damals einen Höhenflug des Erfolgs. Ich fühlte mich geistig und körperlich extrem fit, in einer gewissen Weise unantastbar. Als ich dann zum Schluss in dem kleinen Flugzeug in Richtung Himmel abhob, schaukelte es schon heftig. Der Sprung selbst war genial. Ich fühlte mich so frei. Ich begegnete in der Luft noch meiner Tochter, die zeitgleich mit mir gesprungen war. Begeistert winkten wir uns zu. Dann setzten unsere Begleiter, es war ein Tandemsprung, zur Landung an. Dabei gerieten wir überraschend in einen Fallwind und ich crashte, nur wenig abgebremst, auf dem Boden auf. Dabei brach ich mir meine Wirbelsäule. Ich hatte unwahrscheinliches Glück dabei. Zwar musste ich lange liegen, doch ich lernte langsam wieder laufen und alles verheilte. Im Nachhinein bin ich dem Leben für diesen Unfall unendlich dankbar. Er lehrte mich so viel über die fragile Verletzlichkeit eines menschlichen Lebens, über die Gnade, auf der Erde laufen zu können, und das Geschenk der Langsamkeit. Was wir definitiv brauchen, um gesund uranisch abheben zu können, ist ein gutes Stück Boden zum Starten und zum Landen, innen und außen. Worin besteht denn nun der Reichtum dieses Prinzips? Uranus erinnert uns daran, dass das, was wir gerade als unser Leben erfahren, immer nur eine begrenzte Schulklasse ist. Da draußen ist immer noch so, so viel mehr. Aufwachen bedeutet, das Gegebene in Frage zu stellen und deinem Bewusstsein zu gestatten, sich auszudehnen. Das ist nicht nur ein schöpferischer Luxus für ein paar Leute auf ihrem Selbstverwirklichungstrip. Es ist mittlerweile für uns alle überlebensnotwendig. Denn die Probleme, die wir auf unserer gegenwärtigen Entwicklungsebene kreiert haben, werden wir nur lösen, wenn wir unseren Geist aus den alten Strukturen von Angst und Mangel befreien. Wer seinen Blick nicht vor den Krisen verschließt, mit der die Menschheit in diesen Tagen konfrontiert ist, der kann leicht in Angst oder Zynismus versinken. Umweltkatastrophen, Völkerwanderung, verstärkte Rechtstendenzen, Terroranschläge als Normalität, Arm und Reich driften auseinander. Die Depressions- und Burnout-Raten steigen signifikant an. Viele Gründe, um den Kopf in den Sand zu stecken und zu verzweifeln. Und doch, eine Krise bietet doch immer die Chance für eine radikale Wandlung, für einen echten Quantensprung in unserem Bewusstsein. Und das ist Uranus.